Günther sagte, der germanische Adel, ebenso wie der indogermanische, hatte ursprünglich eine biologische Grundlage und die Gleichheit der Geschlechter hat einmal in alten Zeiten dieser Völker so viel wie ein gleiches Niveau erblicher Fähigkeiten bedeutet, sowie den gleichen Vorzug der Kennzeichnung der nordischen Rasse. Das alles wurde unterbrochen und zerstört durch die Geldheiraten mit den Töchtern der reichen Kanaillen. Und führt weiter aus, wir brauchen nicht nur eine Eugenik, sondern eine Adelsgenetik. Oder die Schaffung eines genetischen Adels. Die Geldherrschaft ist noch schlechter als eine entadelte Aristokratie und die Herrschaft der Massen der großen Städte ist noch weit schlimmer. Jedoch kann ein individuelles Denken niemals ein aristokratisches Denken werden. Damit bezieht sich Günther auf den liberalen und kapitalistischen Individualismus und beharrt, der Aufstieg der Geschlechter war immer durch die Gattenwahl bedingt, nur dass dieser Prozess meistens unbewusst stattfand, wie bei uns in Chile. Jetzt müssen wir der Jugend als bewusste Zielsetzung die Verbesserung ihrer Familien durch die richtige Gattenwahl klarmachen. Sie durch Zucht erhöhen, bis die Kinder und Enkel den Anspruch erheben können, zum Adel des deutschen Volkes durch Geburt gerechnet zu werden. Das ist die Adelsgenetik. Und dann wird man in Euripides wiederholen können, erhabene Auszeichnung, die mit Ruhm das Leben schmückt, ist vom Adel abzustammen. Es gibt sie immer, jene Intellektuellen, die sich selbst als kultiviert, human, christlich nennen und glauben, über den Wundern der Vererbung und der Auslese zu stehen, die sich über die Rasse und die Zucht bei Menschen lustig machen. Sie sprechen von einer Überlegenheit des wissenschaftlichen, religiösen, modernen Urteils, wenn das Problem der Verbesserung einer Rasse zur Sprache kommt. Wir sahen dies schon, als wir über Palacios berichteten. Wenn jemand aber für die Sterilisation der Geistesgestörten, der Kriminellen, der Alkoholiker, der Schizophrenen, der Träger von Erbkrankheiten eintritt, verändert sich ihre Ironie in Wut. Hier verlieren die Kirche, die Humanisten, die Intellektuellen, die Männer des Geistes und sogar die Theosophen die Kontrolle, die höheren Gesetze des Karma zitierend. Sie werden argumentieren, dass die letzten wissenschaftlichen Entdeckungen beweisen, dass der Rassismus falsch ist, eine Angelegenheit von Ignoranten, von faschistischen Kriminellen, die die Haut der gefangenen Juden in den Konzentrationslagern in Seife und Lampenschirme verwandelten. Was sie aber nicht davon abhält, auf ihren Rennbahnen und unter ihren Haustieren auf die Zucht zu achten und die Auslese weiter zu betreiben. Aber der Mensch ist kein Tier, werden sie sagen. Sie irren, denn die Mehrheit ist es und wird es ewig bleiben, sofern man sie nicht dazu zwingt, ihren tierischen Teil zu überwinden. Eindeutig gesagt, man muss lernen zu unterscheiden zwischen dem Recht auf Leben und dem Recht, Leben zu geben, sagt Günther. Und die Erneuerung hängt davon ab, ob wir nach der Epoche der gleichmachenden Nivellierung einerseits den Mut finden für die entschlossene Behauptung und Verwirklichung der Idee der Ungleichheit und andererseits die nötige Bescheidenheit zur Erkenntnis und Abstufung der Werte alles Lebenden nach göttlichen Gesetzen zu finden. Für die Religiösen und die Idealisten, die ihren Glauben in die verallgemeinernde Unterweisung setzen, die Platon noch als den Begründern des idealen Denkens, des göttlichen Platon von Pedro Sarmiento de Gamboa akzeptieren, ist es gut daran zu erinnern, dass er schon vor 4400 Jahren die Gesetze der Auslese und Zucht mit Plänen für die Normen dieses Typs für seinen Staat anerkannt hat. Und es war Platon, der den Untergang von Atlantis aus Gründen der indiskriminierten Vermischung der Rassen erklärte. Etwas, das wieder geschehen wird und aus den gleichen Gründen in den Runden der ewigen Wiederkehr. Und Günther schließt, wir haben ein Recht darauf, gegenüber den verschiedenen religiösen Doktrinen misstrauisch zu sein und zu wissen, dass sie mit Nachdruck die Einflüsse des Geistes und der Seele übertreiben, ohne den Weg zu einer Körperwerdung der geistigen und seelischen Werte anzuzeigen. Das heißt, zu einer Verkörperung in Richtung einer Vorstellung in menschliche, irdische Geschlechter. Auf der Grundlage dieser Überlegungen erscheint vieles als gegengeistig, das uns als Geist gepriesen wird. Hier haben wir die Stellungnahme von Hans Günther gegenüber der Theorie der Rasse des Geistes von Evola und der Rasse der Seele von Claus. Es ist die wahre Stellungnahme eines Ariers, der keinen Unterschied zwischen Körper, Seele und Geist macht, wenn sie einmal als Antrieb der Verwandlung verkörpert sind. Die Haltung eines wahren Heiden im besten Sinne des Wortes, eines Hyperboreas, eines nordisch-polaren. Es ist gut daran zu erinnern, dass Hitler davon gesprochen hat, neue Geschlechter, rassische Geschlechter im deutschen Volke zu schaffen. Das Problem, wie man die neue Führerschicht jener Aristokratie bewahren kann, ohne dass die kulturelle Schöpfung ihren höheren genetischen Schichten aufbraucht, würde mit der Politik von Blut und Boden von Walter Daré gelöst werden, die Bauernreserve, das Land, den magischen und solidarischen Boden der Heimat der Seele immer wachhaltend, wie Nietzsche von der Rasse sagen würde, aus der die neuen Stämme wieder hervorkommen würden. Die Zweige der heiligen Steineiche, der Irminsul, weit ab von den Städten in den gezogenen Grenzen, wo die SS-Krieger die geografischen Fronten des göttlichen arischen Blutes verteidigen. Für sie gäbe es keinen größeren Irrtum, kein schlimmeres Verbrechen als die irrige Wahl des Ehegatten, wie für die Viras der Verrat an ihrer Walküre. In den magischen Laboratorien der Einweihung des esoterischen Hitlerismus, in den Ordensburgen, vibrierte eine ewige, unzerstörbare Energie, denn dort wurde der Gral, der Vril, bewahrt. Dort sollte die Verwandlung der Rasse und die Schaffung des Übermenschen, des Gottesmenschen versucht werden. Mehr noch als die Adelsgenetik, die Theogenetik, jenseits von allem bisher Erdachten und Versuchten, die Rückkehr zum ersten Hyperborea jenseits der Sterne. Ob dies erreicht worden ist, wissen wir nicht, obwohl wir es uns vorstellen können. Genau wie die höhere nordische Rasse, zu der Günther und Daré neigten, sind die Lebensborn und die Sonnenmenschen nicht gestorben, noch wurden sie jemals gefunden. Sie waren bereits unsterblich. Und zusammen mit dem Führer sind sie verschwunden und haben, wie Parsival, den Gral mitgenommen in Richtung eines entfernten Landes im Westen, jenseits des großen Ozeans, wo die schwarze Sonne der polaren Mitternachten, den antarktischen Oasen, in der inneren Erde, in der Stadt der Cäsaren niemals untergeht. Und ihre Mitternacht ist bereits ihr Mittag.